Für die israelische Regierung ist die Sache klar. Nicht etwa die israelische Besatzung des Westjordanlands und die dadurch verursachte Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit vieler dort lebender Palästinenser ist die Ursache für die Angriffe palästinensischer Einzeltäter auf Israelis. Nein, die als einsame Wölfe bezeichneten, meist jugendlichen Täter gehen nach Überzeugung der israelischen Regierung auf Soldaten und Siedler los, weil sie dazu in den sozialen Medien angestiftet werden. Gilad Erdan, der Minister für die öffentliche Sicherheit. Die jungen Palästinenser laden auf Facebook alle Debatten, alle Lügen und jede Hetzerei hoch, die sie ansammeln können. Und anschließend ziehen sie los, um zu morden. Facebook, YouTube und Co. sind nicht erst jetzt ins Visier der israelischen Regierung geraten. Im Sommer bereits hatte Minister Erdan Facebook-Chef Mark Zuckerberg auf drastische Weise dazu bringen wollen, von sich aus kritische Inhalte seines sozialen Netzwerks bei der israelischen Polizei zu melden. Erdan warf Zuckerberg vor, für die Ermordung von Israelis verantwortlich zu sein. Ich muss mit Bedauern feststellen, dass das Blut eines Teils der Ermordeten an Herrn Zuckerbergs Händen klebt. Denn er hätte die Polizei oder andere Sicherheitskräfte über bestimmte hochgeladene Inhalte informieren können. Kurz darauf traf sich die Facebook-Spitze mit Justizministerin Ayelet Shaked und Minister Erdan. Das Ergebnis war eine Verabredung, nach der auf Antrag der Regierung bestimmte Inhalte von den Facebook-Servern gelöscht werden. Und tatsächlich, Ministerin Shaked berichtete kürzlich, dass Facebook 95% aller Löschanträge der Regierung umsetze. Bei YouTube waren es 80%, doch das reicht der israelischen Regierung nicht. Deshalb das neue Gesetz, dem die Knesset noch zustimmen muss. Eine Formalie. Es ermöglicht der Regierung, durch Gerichtsbeschluss jeden Post löschen zu lassen, der im Verdacht steht, zur Gewalt aufzuhetzen oder die Sicherheit zu gefährden. Justizministerin Ayelet Shaked. Das Gesetz hilft bei Extremfällen, wenn wir denken, der Inhalt müsse entfernt werden, aber Facebook oder andere Unternehmen weigern sich, dies zu tun. Dann können wir uns einen Gerichtsbeschluss holen und den Inhalt entfernen lassen. Ministerin Shaked weiß offensichtlich, worüber sie redet, wenn es um Aufstachelung zu Gewalt in sozialen Netzwerken geht. Im Sommer 2014 tauchte bei Facebook ein Post auf, in dem es hieß, nicht nur palästinensische Terroristen, sondern auch deren Mütter sollten getötet werden, damit die, so wörtlich, nicht noch weitere Schlangen großziehen. Die Seite, auf der sich dieser Text fand, war die Facebook-Seite der heutigen Justizministerin Ayelet Shaked.